lieber nah. Mal läuft schlecht, mal läuft schlechter, welche Qual. Lieber nah, lieber nah. Welche Qual, welche Qual. Manches Mal, manches Mal. Zwar banal, doch ne Qual. Um gut zu wissen. Dankeschön.